Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Eine Klimakonferenz, auf der der Gastgeber Öl und Gas als Geschenke Gottes lobt und hinzufügt, keinem Land sollte vorenthalten werden, sie zu haben und sie auf den Markt zu bringen, denn der Markt braucht sie, die Menschen brauchen sie. Das veranschaulicht ganz gut das Dilemma, in dem die Welt gerade steckt. Der Markt braucht weiterhin schädliche fossile Brennstoffe, die langfristig das Leben auf dem Planeten gefährden. Diese Form des Kapitalismus zu kritisieren, ist inzwischen nicht mehr nur linke Pflicht, sondern auch im Mainstream angekommen. DenkerInnen und auch PolitikerInnen sind überzeugt, der Kapitalismus in seiner derzeitigen Form ist weder nachhaltig noch sozial gerecht. Stimmt, sagt Markus Gabriel, aber ihn abzuschaffen ist keine Lösung. Stattdessen brauchen wir einen ethischen Kapitalismus, der finanziellen Profit grundsätzlich mit moralisch positiven Werten verknüpft. Nur das wird unsere Erde und unseren Wohlstand sichern können. Diese These entfaltet er in seinem neuen Buch Gutes tun, wie der ethische Kapitalismus die Demokratie retten kann. Markus Gabriel hat den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne, ist dort auch Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie. Außerdem ist er Gastprofessor an der Sorbonne und der New School for Social Research in New York City. Und er ist in diesem Jahr auch Senior Global Advisor am Kyoto Institute of Philosophy. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Herr Gabriel. Hallo. Kapitalismuskritik gehört ja inzwischen zum guten Ton. Wie sind Sie denn auf die einigermaßen wilde Idee gekommen, jetzt ein Buch über ethischen Kapitalismus zu schreiben? Ja, ich hatte das Vergnügen, in etwa 4 Jahren eng zu kooperieren mit einer Arbeitsgruppe, die in Oxford sitzt. Und die haben die Grundlagen von Wertschöpfung und die Schnittstelle von politischer Ökonomie und Ethik untersucht. Das Projekt hieß Foundations of Value and Values. Und an diesem Projekt habe ich jetzt ein paar Jahre mitgearbeitet und hatte dadurch die Gelegenheit, die Forschungslandschaft sowohl zum Begriff des Kapitalismus in der globalen politischen Ökonomie, als auch natürlich die Kapitalismuskritik sehr genau zu erforschen. Und das Ergebnis ist jetzt eben diese Idee. Aha. Was sind denn die großen Probleme des Kapitalismus, auf die Ihr Vorschlag eine Lösung sein soll? Also die großen Probleme halte ich für Probleme der Menschheit und genau genommen ist meine Diagnose, dass das Probleme der Moderne sind. Und hierbei verstehe ich jetzt unter Moderne die mehr oder weniger zufällige Konstellation, dass die bürgerliche französische Revolution auf die industrielle Revolution trifft, was dann im Endergebnis die fossil betriebene Moderne ergeben hat, deren Schattenseiten wir gerade erleben. Das heißt, die Schieflagen, die immer wieder diagnostiziert wurden, oft von der Kapitalismuskritik, sind Probleme der Moderne und ohnehin gar nicht des Kapitalismus spezifisch. Und zu diesen Problemen gehört insbesondere, und das akzeptiert ja heute die absolute Mehrheit aller Menschen und auch die relative Mehrheit aller Menschen, gehört insbesondere die drohende Selbstausrottung des Menschen durch eben die besagte fossil betriebene Moderne. Sie sagen also, die Schieflage ist zu finden in der Moderne und gar nicht spezifisch im Kapitalismus. Ich würde gern genauer verstehen, welches Konzept von Kapitalismus Sie zugrunde legen. Seit einigen Jahren ist dieser Begriff ja wieder vermehrt in Benutzung, Kapitalismus. Und KapitalismuskritikerInnen argumentieren, dass die Polykrise, die wir erleben gerade, eigentlich nicht zu erklären ist ohne diese eine Ursache, nämlich den Kapitalismus, der auf grenzenlosem Wachstum und Ausbeutung von Natur und Menschen basiert. Sie sagen aber, diese Analyse halten Sie für fehlgeleitet. Warum? Ich halte die genau genommen für eine klassische, im Sinne von Karl Popper, für eine klassische Verschwörungstheorie. Echt? Warum? Also, man glaubt, die Polykrise, das heißt das System verschachtelter Krisen, in dem wir heute uns befinden, nicht, man kann jetzt ja, jeder und jede kann seine Lieblingskrise benennen, die Krisen sind ja ineinander verschachtelt. Eine Krise hängt immer in einer anderen Krise. Und eine der globalen Krisen ist natürlich die Klimakrise, bei der kommt man in jeder Analyse am Ende an. Und wie dem auch sei, wir haben eben dieses Krisensystem, dieses komplexe Krisensystem. Und die Vorstellung, dass es für dieses Krisensystem eine einzige irgendwie systemische, man spricht ja auch gerne dann vom System des Kapitalismus, oder von unserem Wirtschaftssystem, eine einzige systemische Ursache gibt, ja, die entweder sogar Namen hat oder anonymisiert beschrieben wird als irgendwie ein systemisches Kapitalismusproblem, ist eine viel zu umfassende Erklärung für die komplexe Lage, in der wir uns befinden und insbesondere eine, die sich nicht falsifizieren lässt. Den Kapitalismus können Sie immer für alles verantwortlich machen, wenn Sie nicht sagen, was der eigentlich ist. Okay, also Sie anerkennen die negativen Auswirkungen, die unter anderem der Kapitalismus hat, aber Sie sagen, das heißt nicht, dass der Kapitalismus so negativ ist, dass das in Kapitalismus angelegt ist, weil der Kapitalismus kein System ist. Aber wie erklären Sie sich die seit Jahrzehnten und weltweit belegbaren negativen Auswirkungen, die ja durchaus auch systemisch beschrieben wurden? Also die Strukturbedingungen des Kapitalismus wurden in den vergangenen Jahrzehnten von vielen Leuten sehr ausführlich analysiert. Zum Beispiel von Nancy Fraser, die weist nach, dass diese Krisen eben von ein und demselben gesellschaftlichen System verursacht worden sind. Wieso sagen Sie da, nee, das ignoriere ich jetzt mal? Das ignoriere ich nicht, das widerlege ich im Buch. Das heißt, die These von Nancy Fraser halte ich für eine besonders schlecht begründete. Dort haben wir eine sehr weit verbreitete Vermischung von einer ökonomischen Theorielage. Wenn man vom Kapitalismus spricht, meint man zunächst einmal irgendetwas Ökonomisches. Wir werden ja sicher darüber sprechen, was das eigentlich ist, der Kapitalismus. Und dann wird das generalisiert hin zu einer Gesellschaftsform. Was Nancy Fraser macht, ist, sie übergeneralisiert einen bestimmten Begriff der Wertproduktion, ja, nämlich den sie dann mit Kapitalismus verbindet, übergeneralisiert das, um dann zu zeigen, dass das gesamte menschliche Leben, nicht, da geht es dann insbesondere auch um Care-Arbeit natürlich in ihrem Buch, dass das gesamte Leben der Menschen heute, also die gesellschaftliche Verfassung, eine kapitalistische sei. Das ist eine massive Übergeneralisierung von Wirtschaft hin zu Gesellschaft insgesamt. Sie trennt gar nicht Wirtschaft und Gesellschaft, um den geeigneten Buchtitel von Max Weber hier in Erinnerung zu rufen. Ja, aber damit ist sie ja nicht die Einzige, ne? Also zu sagen, es handelt sich einfach nicht lediglich um eine Wirtschaftsform, sondern wir haben es hier mit einem kompletten Gesellschaftssystem zu tun. Ähnlich tut das ja auch Rahel Yeggi in ihrer Kapitalismusdefinition. Und beide verweisen eben auf die systemischen Grundlagen des Kapitalismus. Also zu sagen, wir können doch sehen, dass er profitorientiert ist. Es geht da um die Generierung von Mehrwert, nicht von Bedürfnisbefriedigung. Der basiert auf freien Märkten, auf dem Verkauf von der Ware Arbeitskraft. Und all das spiegelt sich natürlich auch im gesellschaftlichen Leben und prägt die Körper, die in diesem System funktionieren. Also zunächst einmal die Probleme, die wir haben, wenn wir sagen Polykrise, schauen wir einfach nochmal aufs Klima, hat jede bekannte und benannte Alternative zum Kapitalismus in der Moderne mindestens genauso oder noch mehr. Das heißt, die Ausbeutungs-, Versklavungs- und Kolonialbilanz von Nordkorea, von der ehemaligen DDR oder der Sowjetunion ist in keinem interessanten Sinne besser als diejenige der seinerzeit dann nicht klarerweise so bezeichneten kapitalistischen Systeme. Das ist ja schon mal die erste Beobachtung, dass es historisch schlichtweg nicht richtig ist, dass der Kapitalismus die Probleme, die wir gerade beschrieben haben, in irgendeinem erhöhten Sinne hat im Vergleich zu seinen Alternativen, auch zu den vormodernen Systemen. Ja, das heißt, das stimmt ja erstmal schon mal alles nicht. Man muss ja die Vergleichsgröße auch erstmal sehen. Wenn irgendetwas Kapitalismus ist, was ist dann der Nicht-Kapitalismus? Ja, man muss aber dabei auch sagen, sorry, wenn ich Sie unterbreche, ne, die Form von Ausbeutung von Natur und Menschen, die war in vorkapitalistischen Zeiten in keiner Weise gegeben. Das stimmt überhaupt nicht. Die Ausbeutung von Menschen im antiken Rom oder im antiken Griechenland war sicher schlimmer als die Ausbeutung von Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist einfach nicht wahr. Das ist die Frage der Bezugsgröße, ne? Also wenn man es weltweit sieht, dann ist es nochmal eine andere Bilanz vermutlich. Ja, aber das ist dann die nächste. Da sieht man genau, wie die Übergeneralisierung funktioniert. Man benennt ein bestimmtes System, das sich mehr oder weniger beschreiben lässt, sagen wir mal die marktwirtschaftliche Verfassung der Bundesrepublik, das, was wir in unserem wirtschaftlichen Leben wirklich tun. Und in dem Augenblick, wo man eine relevante Vergleichsgröße hat, sagt man ja, okay, wir sehen das ein. In der Bundesrepublik Deutschland wird man nicht wirklich ausgebeutet. Dann verlagert man das nach außen und behauptet, die Bundesrepublik beute aber irgendwen woanders aus. Und dann möchte ich auch gerne die Belege sehen, worin besteht genau die Ausbeutung, die wir als Mitglieder einer kapitalistischen Wirtschaft faktisch genau produzieren. Naja, das ist ja das Problem der Externalisierung von Kosten, weil man kann weiter argumentieren, dass man es mit einem System zu tun hat. Und Sie aber sagen ja, der Kapitalismus sei kein System, hätte kein Wesen, keinen Kern. Und dann schreiben sie aber in ihrem Buch über den Kapitalismus, es liege, Zitat, in seinem Wesen, sich anhand komplexer Trial-and-Error-Prozesse zu verbessern. Mhm. Also gibt es ja doch sowas wie einen Kern des Kapitalismus für sie. Und das scheint für mich wenig überzeugend zu sein, zu argumentieren. Die Linken, die behaupten da einen bösen Kern, aber ich behaupte, den gibt's nicht, denn der Kapitalismus ist im Kern ganz anders. Der Kapitalismus ist zunächst einmal eine lose gekoppelte Bedingungen von historisch kontingent entstandenen Rahmenbedingungen der Wertschöpfung und der Mehrwertproduktion. Und das sind im Einzelnen erstens die Existenz von Privateigentum, trifft zweitens auf die Abschaffung des Feudalismus und letztlich auch der Sklaverei. Das war ja auch der Kapitalismus, wird dann immer behauptet, der Kapitalismus beruhe auf Sklaverei. Das Gegenteil ist der Fall. Deswegen musste die linke Kritik ja dann den absurden Begriff des Lohnsklaven einführen. Inwiefern ist das Gegenteil der Fall? Können Sie es kurz erklären? Freiheit der Verträge. Kapitalismus setzt voraus Vertragsfreiheit. Das heißt, diejenigen, die das Privateigentum haben, um Personen einzustellen zur Wertschöpfung, klassisch in einer Firma, diejenigen, die das tun, müssen Verträge schließen. Diese Verträge werden heute erfreulicherweise, nicht große Durchbrüche des 19. Jahrhunderts, natürlich durch Arbeitsrecht reguliert. Und in diesem rechtlichen Rahmen verhandeln wir Verträge. Das ist das Gegenteil von Sklaverei. Da haben Sie nämlich keinen Vertrag mit demjenigen, der Sie besitzt. Das heißt, das ist die zweite Bedingung. Das wusste Marx übrigens zu schätzen. Ja, also das ist eine positive Dimension, Vertragsfreiheit. Die dritte Bedingung sind die berühmten freien Märkte. Und hier ist der Begriff des freien Markts lediglich der Gegenbegriff zur Planwirtschaft. Das heißt, die freien Märkte sind einfach nur die freie Marktwirtschaft und kein mysteriöses Gebilde, das irgendwie einfach so immer guten Gesetzen folgt. Ja? Also das ist nicht meine Position. Und diese drei Bedingungen, ja, Privateigentum gab es ohnehin schon vorher, verwandelt sich aber in der Moderne. Privateigentum, Vertragsfreiheit und freie Marktwirtschaft, die drei zusammen sind dasjenige, was man Kapitalismus nennt. Das ist in etwa die Handbuchauffassung davon und das findet man auch in den Literaturen. Herr Gabriel, jetzt haben wir gerade viel darüber gesprochen, wie man den Kapitalismus fassen kann, was der Kapitalismus ist. Sie schreiben, dass es kein System ist, sondern eine Form von Anarchie. Und ich frage mich, warum ist diese Form von Anarchie Ihrer Meinung nach etwas, wo Ethik zum Tragen kommt? Weil darum geht es ja in Ihrem Buch. Mhm. Genau, ich spreche von Anarchie in dem Sinne, nicht um die Bedingungen der negativen Freiheit zunächst einmal, also Freiheit von Feudalismus und Freiheit von Planwirtschaft als zwei Bedingungen des Kapitalismus. Um jetzt mich zu fragen, was bedeutet dann positive Freiheit, also Freiheit, die wir gestalten können, die nicht bloß die Abwesenheit ist von Restriktionen und Beschränkungen, sondern die etwas gestaltet. Ja, und das brauchen wir immer, wenn wir Mehrwertproduktion haben, kommt ja etwas in die Existenz. Und hier ist jetzt die Überlegung, basiert auf jüngeren Entwicklungen in der Verhaltensökonomik und nicht zuletzt auf dem, wofür es dieses Jahr übrigens ja auch den Nobelpreis gab, die Durchbrüche in der politischen Ökonomie. Da ist jetzt die Überlegung, Institutionen und Individuen als Grundlagen dafür, dass es überhaupt Märkte gibt, Privateigentum, rechtliche Verhältnisse, sind immer von Menschen gewirkte Tätigkeiten. Das heißt, Menschen verhalten sich in Institutionen und Märkten und sofern Menschen etwas tun, sind sie immer gebunden an das moralische Gesetz. Das heißt, an eine Vorstellung davon nicht nur, was sie wollen, sondern was sie wollen sollen. Das ist der Begriff der Moralität. Und dieser Begriff der Moralität spielt eine konstitutive Rolle in unseren sozioökonomischen Transaktionen. Kurzum, Menschen verhalten sich in Märkten nicht so, wie eine längst überholte ökonomische Theorie meinte, also als Homo economicus, bloße Präferenzoptimierung und so weiter. Menschen verfolgen nicht bloß ihre egoistischen Interessen in Märkten, sondern verfolgen immer geteilte, ethisch wertvolle Interessen. Das ist in der Verhaltensökonomik, in der Moral and Markets Diskussion sogar empirisch ziemlich gut belegt. Das heißt, Sie gehen da weg von diesem klassischen Marktliberalismus, der ja davon ausgeht, dass der Markt an sich eigentlich keine ethischen Werte hat. Sie sagen, Menschen verhalten sich in Märkten, agieren in Märkten und deshalb haben wir es hier mit einem ethischen Raum zu tun. Ich würde gerne dieses Spannungsverhältnis von Ethik und rationalem Nutzenkalkül ein bisschen genauer ausleuchten, weil es gibt ja dieses Problem, das als Tragik der Allmende beschrieben wird. Das ist ein sozioökonomisches Dilemma, bei dem eine begrenzte Ressource durch individuelle Übernutzung erschöpft wird. So, und das Streben Einzelner nach maximalem Nutzen schadet dann langfristig der gesamten Gemeinschaft. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen die Flüsse verseucht, dann schadet das langfristig der gesamten Gemeinschaft. Und das zeigt auch, solange aber die Kosten für die Nutzung von einer Ressource nicht eingepreist werden, also durch staatliche Regulierung, ist es rational für das Unternehmen, jenseits von ethischen Maßgaben zu agieren. Also wir berühren hier diesen großen Problemkomplex auch der Externalisierung von Kosten und von Umweltschäden. Aber das zeigt doch, dass die Wirtschaft komplett ohne Ethik operieren kann und die Ethik eigentlich erst durch den Staat auferlegt wird. Nee, das, bei der Beschreibung des Problems, ja, der Interpretation des Elinor-Ostoms-Theorems, steige ich an einer bestimmten Stelle aus, wie Sie es eben beschrieben haben. Und zwar glaube ich nicht, dass wir an sich ein Tragedy of the Commons-Problem haben, also die Tragödie der Allmende, und jetzt muss der Staat sie wegregulieren, sondern durch die rechtliche Form des Wirtschaftens, nämlich dadurch, dass zum Beispiel die Externalisierung noch nicht eingepreist ist, entsteht die Tragödie. Die Tragödie ist selber schon ein rechtliches Produkt und nicht der Naturzustand des Kapitalismus. In dieser Beschreibung ist ja die Idee, es gibt so eine Art Naturgesetz, ja, das sich mathematisch fassen lässt, das Elinor Ostrom teilweise ja auch da an dieser Stelle erforscht hat, also wo überhaupt gewirtschaftet ist, besteht das. Ihre These ist ja nicht, der Kapitalismus hat das Problem der Tragödie der Allmende, sondern dort, wo wir Commons haben, haben wir das Problem. Ist ja keine Kapitalismusdiagnose gewesen damals. Und wenn wir uns dieses Problem anschauen, dann wird dieses Problem entweder gelöst oder eben auch nicht gelöst. Und das Nichtlösen des Problems ist nicht der Kapitalismus, sondern ein rechtliches Versagen. Ich drehe das anders. Das heißt, ich würde sagen, das Problem, das wir heute haben, Überschreiten planetarischer Grenzen, das ist ja alles geteilt als Diagnose, Limits to Growth. Wenn wir dieses Problem akzeptieren, ist ja die Frage, wie ist dieses Problem institutionell und nicht wirtschaftlich in die Existenz gekommen? Also ehrlich gesagt, das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Es heißt, es ist noch einmal die These, die Moderne produziert diese Struktur. In der Moderne gibt es ja bestimmte Revolutionen, eine ganze Art von Schüben. Und zwar nicht nur die, die wir begrüßen, die französische und die bürgerlichen und so weiter. Es gibt die Revolution, die wir begrüßen. Es gibt aber natürlich auch die anderen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Revolution des Krieges durch Napoleon. Ja, das Entstehen der Möglichkeit eines totalen Krieges. Das sind ja alles auch Externalisierungen von internen, teils wirtschaftlichen und andererseits politischen Problemen. Das heißt, wir haben in der Moderne eine komplexe rechtliche Form und die sorgt dafür, nicht, dass die Unternehmen Anreizsysteme erhalten, genau das zu tun, was wir nicht wollen, nämlich Kosten zu externalisieren. Ja, das heißt, es ist ja nicht so, dass die Unternehmen immer Kosten externalisieren, jetzt müssen wir die dann irgendwie wieder einfangen durch Regulierung, sondern dass Kosten externalisiert werden können, ist ja schon ein Nebeneffekt des Rechtssystems. Aber das ist doch eine der Grundfunktionen des Wachstumsparadigmas, dass man Kosten externalisiert und sozusagen sich immer weiter auch die externen Ressourcen aneignet. Das halte ich für, das ist eine weitere Prämisse, weit verbreitet in der Kapitalismuskritik, zu sagen, der Kapitalismus aus irgendwelchen Gründen, die man gar nicht genau benennen kann, wächst immer und das Wachstum... Also das kann man ja benennen, das kann man ja auch statistisch nachweisen. Nein. Der Kapitalismus wächst, wenn wir darunter verstehen, das Bruttoinlandsprodukt muss wachsen und die Börsenwerte nach oben gehen. Das ist völlig klar. Es wäre übrigens schlimm, wenn das nicht so wäre. Ja, das wäre fatal für uns alle, wenn es in diesem Sinne kein Wirtschaftswachstum gäbe. Da hat ja die Mainstream-Politik völlig recht, ob das Olaf Scholz ist oder demnächst vielleicht Friedrich Merz. Das teilen ja alle. Aber die Frage ist, was messen wir dort? Es gibt ja auch Dienstleistungsökonomie, Wissensökonomie. Das heißt, nicht jedes Wirtschaftswachstum ist automatisch ein Eingriff in die planetarischen Ressourcen. Wenn das so wäre, dann wäre Game Over mit der Moderne. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht akzeptieren sollten. Naja, also ich glaube, das können wir jetzt nicht abschließend klären hier. Weil ich würde gerne zurückkommen zu Ihrem Vorschlag, wie wir Moral und ökonomischen Wert koppeln. Weil Sie bringen da einen interessanten Begriff ein in Ihrem Buch, der des wahren Profits. Und das klingt natürlich erstmal kurios. Was meinen Sie mit wahrem Profit? Genau. Also die Konzeption, die Idee geht zurück auf Debatten mit Colin Mayer von der Said Business School in in Oxford, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat gerade, Capitalism and Crises, How to Fix Them. Und Colin Mayer macht dort einen Unterschied zwischen einem problemlösenden Kapitalismus, also das, was ihn rechtfertigt, den Kapitalismus, moralisch, historisch auch, das war ja nun genau die Idee von Adam Smith, der Moralphilosoph war, dass der problemlösende, bedürfnisbefriedigende Kapitalismus und einem problemschaffenden Kapitalismus. Und der problemschaffende Kapitalismus ist natürlich nicht gerechtfertigt. So. Und jetzt fragt sich Mayer, wie ziehen wir den Unterschied ökonomisch, nicht einfach moralisch, indem wir sagen, jenes Unternehmen gefällt mir, jenes andere Unternehmen gefällt mir nicht. Das wäre so eine Kritik von der Seitenlinie. Sondern die interessante Frage ist, wie können wir eigentlich zeigen, was schiefläuft an nicht nachhaltigem Wirtschaften? Und da führt er dann den Begriff ein des True Profits, neuerdings auch Just Profit. Das heißt, das ist Profit, der nützt. Profit heißt ja eigentlich Nutzen. Ja, also ein Profit ist etwas, was jemandem bekommt. Das wäre sozusagen die wörtlichste Übersetzung aus dem Lateinischen. Und der wahre Profit ist jetzt einer, der erwirtschaftet wird durch das Tun des Guten. Also man löst ein Problem. Zum Beispiel entwickelt man Lösungsvorschläge für die ökologische Krise. Bessere Mobilität, vielleicht die E-Mobilität, das ist zwar umstritten, aber da haben wir natürlich genau das, nicht? Den ethischen Kapitalismus. Sollte die E-Mobilität die moralisch richtige Antwort sein auf das Mobilitätsproblem, worüber man noch diskutieren kann, wäre paradoxerweise Elon Musk mit Tesla der ethische Kapitalist, den wir suchen. Und zwar nicht, weil Elon Musk gute Absichten hat, die hat er vermutlich ganz und gar nicht, sondern weil Elon Musk ja ein moralisches Problem mit kapitalistischen Methoden gelöst hat. Das ist die Idee. Und Sie führen in Ihrem Buch die Pharmafirmen an, die in der Pandemie den Impfstoff hervorgebracht haben. Können Sie erklären, warum das ein Beispiel war für wahren Profit? Also wir hatten natürlich ein massives moralisches Problem zu lösen. Ja, das heißt, jede von uns hat ja verschiedene Varianten moralischer Dilemmata hoch und runter diskutiert, individuell bis kollektiv. Ja, also vom individuellen Verhalten, wen treffe ich und so weiter, wie teste ich mich, wann impfe ich mich und so weiter, wie sicher ist die Impfung, die individuelle Debatte, bis hin natürlich zur kollektiven gesellschaftlichen Schulschließung, ja, nein, wie lange. Ja, das heißt, wir hatten ja dieses gigantische ethische Problem, dass jede von uns auf jeweils andere Weisen betroffen hat. Und die beste Lösung, die wir hatten, um in eine Situation zu kommen, die mehr oder weniger dilemmafrei war, also frei von Tragödie, denn es ist ja schließlich eine Tragödie, wenn meine Wahl ist, meine erkrankte Nachbarin nicht mehr treffen zu können und zu sollen, weil ich die anstecken könnte, die aber mich sehen muss oder jemanden sehen muss, um sozial nicht zu verarmen und so weiter. Das ist ja eine tragische Situation, die sich nicht mehr vernünftig moralisch lösen lässt. Beide Optionen sind schlecht. Und die Impfstoffe und auch die Medikamente, die nicht zu vergessen, die in der Pandemie dann gefunden und geschaffen wurden, diese gesamte Konstellation war die beste verfügbare Lösung, um in eine moralisch bessere Situation wieder zu gelangen. Ja? Also haben wir alles diskutiert, besser als Durchseuchung. Und dadurch haben die Unternehmen, denen es gelungen ist, dieses moralische Problem zu lösen, gigantische Profite eingesammelt. Nun muss man aber auch die andere Seite sehen, nämlich wenn da kein Patentschutz gewesen wäre auf diesen Impfstoffen, dann wären viele Menschen im globalen Süden jetzt noch am Leben. Also der Patentschutz ermöglicht es Pharmakonzernen nicht nur, die Preise festzusetzen, sondern auch die Herstellung von Generika zu untersagen. Und der Philosoph Daniel Leuk, der hat hier in einem Kommentar für uns in Sein und Streit folgende Analogie gezeichnet für die Impfstoffe, die ja mit massiver staatlicher Förderung auch entwickelt worden sind und auf Basis des Wissens, was man aus staatlichen Unis generiert hat. Und er hat dann geschrieben, in der Analogie, das ist so, wie wenn eine Gemeinschaft einer Privatperson Holz und ein Feuerzeug zur Verfügung stellt. Diese Privatperson macht dann damit ein Feuer, das sie einzäunt. Und alle, die sich an dem Feuer wärmen wollen, die müssen ein hohes Entgelt zahlen. Nicht nur teilt sie das Wissen, wie man das Feuer am besten macht, mit niemandem, sondern sie verklagt auch noch alle, die dieselbe Methode des Feueranzündens vielleicht kopieren wollen. Die werden verklagt auf Schadensersatz. Und diejenigen, die kein Geld haben, das Feuer zu kaufen, die erfrieren und das sind dann Millionen. Inwiefern ist so etwas ethisch Ihrer Meinung nach? Wir müssen uns genauer anschauen. Zunächst einmal, die Analogie scheitert insofern daran, wenn man das Staatsargument einführt, also in dem Fall nicht, es wurden geteilte Ressourcen eingesetzt, um etwas zu erzeugen, das dann nur privat genutzt wurde. Das stimmt natürlich für uns nicht, weil die staatlichen Ressourcen, die wir reingesteckt haben, kamen uns zugute, nationalstaatlich. Die Debatte ist ja eine über eine globale Verteilung gewesen bei der Impfdiskussion und nicht über eine nationale Verteilung. Das ist schon mal eine Schwäche jetzt dieses spezifischen Arguments, ja, weil natürlich kann man bedauern, dass es Nationalstaaten gibt und darin moralische Mäkel der Menschheit sehen. Ja, das ist keine schlechte Beschreibung. Ja, also das wäre aber eine andere Debatte, die Rolle des Nationalstaates. Das heißt, der eingezäunte Raum ist in dem Fall zum Beispiel die Bundesrepublik oder Europa oder die USA, die natürlich genau das getan haben. Zunächst einmal ihre lokalen Interessen bedient, was natürlich, das war ja auch Teil der Debatte damals, schlechter war, auch epidemiologisch gesehen, als möglichst früh die gesamte Menschheit zu durchimpfen. Epidemiologisch wäre es unter Umständen sogar besser gewesen, woanders zunächst zu impfen, mit schwächeren Gesundheitssystemen, etwa als bei uns. Ja? Das waren ja moralische Überlegungen, die es gab. Aber das Argument, staatliche Ressourcen wurden eingesetzt und dann wurden die dem globalen Süden nicht zur Verfügung gestellt, ist ein ungültiges, weil der globale Süden in dem Fall nicht finanziert werden sollte aus unseren staatlichen Ressourcen. Das folgt nicht. Aber es geht ja da tatsächlich um die Frage, wie Privateigentum funktioniert. So, das ist ja eine ganz grundlegende Frage im Kapitalismus. Ich würde es gerne trotzdem noch ein Stückchen weiterführen und fragen, was bedeutet denn gut in Ihrem Sinne, für wen und wann? Weil man muss ja sagen, Ethik ist immer eine Frage des Bezugsrahmens und der Bezugsgröße. Also sprechen wir jetzt hier global von allen Menschen? Und wie sieht es aus mit dem zeitlichen Horizont? Da wird es ja noch ein bisschen schwieriger. Also ist das ethisch gut für die gerade Lebenden oder für die kommenden Generationen? Also zum Beispiel die Lebensqualität in Deutschland zu erhalten, ist vermutlich gut für viele jetzt lebende Menschen, aber es ist möglicherweise fatal für Menschen, die in 100 Jahren in Deutschland leben. Wir wissen nichts über Menschen, die in 100 Jahren in Deutschland leben. Wir haben aber Berechnungen, was die Klimakrise anrichten kann. Wir haben aber keine Berechnungen, welche Lösungen die Menschheit finden wird für die Klimakrise. Das ist die alte Beobachtung von Karl Popper. Wir wissen nicht, was Menschen in der Zukunft wissen. Das ist jetzt kein Technologieoffenheitsargument, sondern das ist die Anerkennung des Umstandes, dass wir nicht wissen, was genau in 100 Jahren ist. Natürlich haben wir Klimaberechnungen und diese Klimaberechnungen sind natürlich auch keine Prädiktionen. Wären sie Prädiktionen, gäbe es ohnehin keinen Anlass, etwas zu tun, sondern das sind natürlich Warnungen. Wir wissen, wenn wir das und das tun, steigt die Wahrscheinlichkeit bis geradezu zur Gewissheit, dass jenes andere geschieht. Das ist völlig klar. Und daran richten wir, so gut wir das können, unser Handeln aus. Das funktioniert aber nur dann, dass wir etwas Positives gestalten, wenn wir mit den Mitteln arbeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sind heute die Grundlage unserer Wertschöpfung. Wir haben nur die Struktur Privateigentum und Unternehmertum als die beste Art und Weise, komplexe moralische Probleme zu lösen. Ja, das heißt, die Kritiker des Kapitalismus haben ja das eine gemeinsam. Sie sagen in der Regel überhaupt nicht, wie wir unsere Probleme lösen sollen, außer dass sie nach einer fiktiven Revolution rufen, die dann irgendwie unsere Probleme löst. Was ist der konkrete Gegenvorschlag zu einer, sagen wir mal, unternehmerischen Produktion von Windrädern? Wie produziert man Windräder, wenn nicht durch Unternehmen? Wie produziert man andere Energiewendungslösungen, ja, bis hin zur derzeit noch etwas spekulativen, aber doch gestützten Kernfusion, was auch immer die Lösung eines Tages sein wird, wissen tun wir das eh nicht, wenn nicht durch Unternehmertum. Ja, da sehe ich keinen Beitrag von der Seite der Kapitalismuskritiker. Naja, also ich würde sagen, da gibt es schon einige Vorschläge auch, die Frage ganz spezifisch des Privateigentums in diesem Wirtschaftssystem dann adressieren. Ich frage mich, bei Ihrem Buch läuft der Vorschlag nicht letztlich darauf hinaus, dass wir es mit einem Utilitarismus zu tun haben? Also, dass wir das Bestmögliche für die größte Menge an Menschen garantieren wollen. Hieße doch dann auch, dass die wenigen im globalen Norden nicht mehr über ihre Verhältnisse leben. Also zum Beispiel nicht mehr industrielle Landwirtschaft betreiben, nicht mehr mehrere Autos fahren, in den Urlaub fahren und so weiter, oder? Also erstens bin ich tatsächlich überhaupt gar kein Utilitarist in der Ethik, sondern vertrete eine Position des moralischen Realismus, der zufolge ist objektiv existierende moralische Tatsachen gibt, also eine objektiv existierende Wertestruktur. Und diese objektiv existierende Wertestruktur zeigt sich nur in Situationen. Das nenne ich den moralischen Situationismus. Und was in Situationen sich zeigt, vom Spektrum des Guten bis hin zum Bösen und alles, was dazwischen liegt, ist adressiert an die Akteure in Situationen, ja, die aber ersetzbar sind durch andere. Das heißt, in einer gegebenen Situation habe ich moralische Pflichten und Rechte gegenüber anderen und mir selbst, die auch andere haben könnten. Ja, also in der Ethik geht es niemals um mich als mich, sondern um mich als Fall von jemandem, der in einer ähnlichen Situation sein kann. Das heißt, wenn wir ethisch nachdenken, müssen die Akteure immer ersetzbar sein durch andere hinreichend ähnliche Akteure. Das ist erstmal grundsätzlich das Modell, mit dem ich in der Ethik arbeite. Und wenn wir uns jetzt solche großen Systeme anschauen, wie den globalen Norden und den globalen Süden und so weiter, dann würde ich das erstmal ideologiekritisch auseinandernehmen und sagen, also diese Kategorien treffen nicht wirklich auf irgendetwas zu. Ja, also das wissen wir, der globale Süden, ist das dann auch Australien und so. Das heißt, das sind ja Ersatzkategorien für Vorstellungen darüber, wie eigentlich heute der Zugang zu Ressourcen auf Planet Erde geregelt ist. Da müssen wir uns das genauer anschauen. Das hat sicher nichts aus meiner Sicht mit Norden und Süden zu tun, wie das dann gerne dargestellt wird. Also da würde ich erstmal genauer hinschauen. Dann ist die Frage, nicht, wer produziert was für wen unter welchen Bedingungen? Und klar ist, dass wir in Deutschland zum Beispiel über unsere planetaren Grenzen hinaus leben, das ist ja alles gut belegt und diskutiert, sodass dann die Frage nicht ist, wie hören wir auf, Auto zu fahren, hören wir nämlich nicht. In dem Augenblick, wo jemand sagt, wir hören jetzt auf, Auto zu fahren, haben wir eine Revolution und dann fahren die Leute danach sowieso erst recht wieder Auto, dann aber unter autoritären, autokratischen Bedingungen. Das wird ja nicht eingepreist in der Debatte. Das heißt, was können wir realistisch erreichen angesichts des Umstandes, dass wir eine Wohlstandsnation sind? Und da brauchen wir natürlich dann einfach andere Formen der Mobilität statt zum Beispiel ihrer Abschaffung. Und daran können wir wiederum in meinem Modell nur unter Bedingungen des ethischen Kapitalismus arbeiten, weil aus meiner Sicht die verschärfte Kapitalismuskritik direkt und oft indirekt als Kollateralschäden zur Abschaffung der Demokratie beiträgt. Ich erkläre mir teilweise so das Aufstreben des autoritären Kapitalismus, zuletzt ja auch in den USA. Okay, das heißt aber, Menschen, die wie auch immer definiert in der Gruppe, über mehr Zugang zu Ressourcen verfügen, also überproportionalen Zugang zu Ressourcen, die können wir ethisch gesehen nicht sozusagen belasten, weil die würden dann autoritär werden. Nein, wir können Menschen ethisch belasten. Die Frage ist ja, was bedeutet das? Ja, also eine unrealistische Ethik kann unsere moralischen Rechte und Pflichten, glaube ich, nicht angemessen beschreiben. Nicht, also ein Beispiel für eine Struktur, die übermäßigen Zugang zu Ressourcen hat, ist die Russische Föderation. Was macht man mit der? Ist die globaler Norden? Ist die globaler Süden? Wie reguliert man die? Nämlich gar nicht. Das heißt, die Frage ist ja, wie gehen wir mit Russland um? Und da bestimmt nicht, indem wir moralische Imperative erheben. Das haben wir zu Recht versucht, sondern da brauchen wir einen angemessenen Wettbewerb und wir müssen solche Systeme, glaube ich, unter Wettbewerbsbedingungen schlagen. Ich würde aber gerne nochmal nachvollziehen. Also Sie sagen, die Folge von einem Verzicht, in dem Sinne jetzt auf einen bestimmten Lebensstil, die wäre, dass wir in einem autoritären System landen. Richtig. Und deshalb müssen Menschen ihrer Pflicht nicht nachkommen, zu verzichten? Nein, es gibt keine Pflicht zu verzichten. Das halte ich schon mal für völlig falsch. Es gibt eine Pflicht, die Dinge so umzubauen, dass die Menschen nicht verzichten müssen. Die Menschen werden nicht verzichten. Wir haben hier ein soziales Problem. Sie können den Menschen, die irgendwo zu ihrer Arbeit fahren müssen mit dem Auto, nicht sagen, dass sie verzichten sollen. Das ist einfach gar keine, das halte ich für einen unmoralischen Imperativ. Die Verzichtdebatte halte ich für moralisch verwerflich. Das heißt, wir müssen stattdessen ja Alternativen schaffen. Wir müssen uns fragen, wie kommen die Menschen, die jetzt mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen, dahin? Sagen Sie doch mal den Menschen in Mexiko, die Lebensgefahr eingehen, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel verwenden, weil da reale Sicherheitsprobleme sind. Sie sollen bitte nicht in ihr Auto steigen und schon gar nicht in ihren Verbrenner. Das halte ich für eine unmoralische Idee. Umgekehrt müssen wir in Mobilität produzieren, die es erlaubt, dass die Menschen dahin kommen, wo sie hinwollen, ja, und sei es nach Mallorca am Wochenende, ohne dass das das Klima übermäßig belastet. Wenn wir das nicht lösen können, werden die Menschen, denen wir sagen, sie sollen verzichten, eine Revolution starten. Das ist keine Kritik. Ich sage nicht, das ökologische Denken wird automatisch kommunistisch, sondern das ökologische Denken neigt zu Verzichtimperativen, die dazu führen, dass die Menschen das nicht mitmachen. Aber das Problem bleibt doch die Verschränktheit grundlegend. Also, dass der Preis für die Steigerung unserer eigenen sozialen Freiheit die Verringerung der sozialen Freiheit von Menschen andernorts ist. Also die Freiheit des einen wird ermöglicht durch die Unfreiheit des anderen. Und wie soll man da rauskommen, wenn Sie jetzt vorschlagen, wir brauchen mehr Ethiker in Vorständen von Unternehmen. Wie soll das funktionieren? Naja, also denken wir an Formen der Mobilität. Ja, so etwas, was gar nicht so ganz geträumt ist, wird ja immer wieder mal versucht. Ich gebe das ein sehr konkretes Beispiel. Das sind jetzt wieder einige britische Unternehmen, die das versuchen. Ja, ist Luftschiffverkehr, wäre so ein Beispiel. Sollte uns gelingen, Luftschiffverkehr insgesamt durchzusetzen oder jedenfalls auch mit einzusetzen, dann können Sie Kurzstrecke fliegen, zum Beispiel eben nach Mallorca. Und wenn Sie das ökonomisch skalieren können, dann wird das irgendwann bezahlbar. Ja, so. So wie E-Mobilität irgendwann bezahlbar würde, wenn Batterien moralisch besser produziert werden könnten und in einer Masse und Effizienz, die es erlauben würde, günstige E-Mobilität zur Verfügung zu stellen. Das ist die Idee des ethischen Kapitalismus. Wie man das dann tut, macht man in meinem Modell in den Ethikabteilungen innerhalb der Unternehmen. Man schaut sich an, was ist unser moralisches Problem? Was sind unsere Externalitäten? Und wie können wir das unternehmerisch lösen? Ja, zum Beispiel, man schaut sich Konzerne an, die eindeutig Produktlinien haben und Lieferketten, die moralisch nicht vertretbar sind. Das wissen die Leute in den Konzernen durchaus auch. Deswegen gab es ja den Dieselskandal. Die mussten das ja verstecken. Es ist nicht so, dass sie dachten, das ist eigentlich super, was wir ja machen, sondern es war ganz klar, dass man da sicher nicht mit gutem Gewissen agiert hat. Und die Abteilung, die mir vorschwebt, würde in diese Bereiche des Unternehmens schauen und sich fragen, wie können wir unsere derzeitige moralisch nicht vertretbare Produktlinie ersetzen durch eine moralisch vertretbare. Das wäre das Modell, das mir vorschwebt. Und das ist eben ein anderes als der Versuch, durch Regulation irgendwie eine Ressourcenerteilung vielleicht sogar global zu erzwingen, was nicht geht, weil es keine globalen regulatorischen Mechanismen gibt, die hinreichend effizient sind. Das belegen ja die Klimakonferenzen. Aber die Frage ist ja, wie bemisst sich dieser Profit und welchen Anreiz haben Unternehmen, dieses ethische Handeln dann nicht nur am Ende als Feigenblatt wiederzusehen, was ja jetzt gerade der Fall ist? Genau, mein Argument an die Unternehmen spezifisch adressiert, deswegen diese Beispiele, ist, wenn ihr das tut, macht ihr mehr Profit. Das heißt, auch schauen wir mal den Profit der sozialen Netzwerke, der heute bis zur Kartellbildung geführt hat. Das ursprüngliche Versprechen der sozialen Netzwerke, der Suchmaschinen und so weiter, also der großen Softwarekonzerne, insbesondere im Silicon Valley, war ja die Herstellung demokratischer Freiheit. Du kannst in Kontakt bleiben mit den Leuten, ja? Facebook wird die Welt befreien, der arabische Frühling hat das dann zum ersten Mal als fragwürdig erscheinen lassen. Aber das Versprechen war ja ein Freiheits-, Freundschafts- und Demokratieversprechen. Das heißt, das Urprodukt war im Übrigen tatsächlich ein gutes. Ja? Also ich will nicht sagen, Zuckerberg hatte immer schon schlechte Absichten, sondern das Produkt hat deswegen zu massiven Durchbrüchen geführt, ökonomischer Art auch, weil es moralisch wertvoll war, wiederum unabhängig von den Absichten der Akteure. Und das ist meine Empfehlung an Unternehmen. Ich würde wirklich behaupten, so argumentiere ich ja auch im Buch, dass das Tun des moralisch Guten wirtschaftlich nachhaltigen Erfolg garantiert. Also es gibt keinen Exklusionsmechanismus zwischen Profit und Moral. Das ist letztlich dasselbe. Das Problem ist halt in der Praxis, dass das so schwer umzusetzen ist. Also die Frage von, was ist da das moralisch Gute? Also wenn Sie sich angucken, wie das Lieferkettengesetz funktioniert oder auch nicht funktioniert, dann kann man doch glauben, dass die heutigen Produktionsprozesse schlicht zu komplex sind für ethische Standards, die funktionieren. Die Unternehmen sagen, wir können gar nicht diese ethischen Standards in der kompletten Lieferkette garantieren, weil wir überhaupt nicht ausschließen können, ob doch jetzt ein bestimmter Teil der Wolle von Kindern gepflückt wurde, weil das ist so undurchsichtig. Die wird teilweise dann zusammengeworfen auf Haufen mit Wolle aus Nicht-Kinderarbeit. Und diese Verschleierung macht es unmöglich nachzuvollziehen, was am Ende alles in dieses Produkt reinfließt. Und deshalb können diese ethischen Standards gar nicht gewährleistet werden. Also da muss man dann jeweils hinschauen, was der konkrete Fall ist, ob das stimmt. Ja, also es stimmt sicher nicht im Allgemeinen. Gestern hatte ich ein spannendes Gespräch mit einer Unternehmerin, die ganz großer, beeindruckender Mittelständler, 3D-Druck. Ist Deutschland übrigens sehr stark. Die haben auch Dual-Use-Probleme. Und in dem Augenblick, als der russische Angriffskrieg begann, in dem Augenblick, wenige Tage später, haben die ihre Produktion in Russland eingestellt. Sofort. Ja, das heißt, das war eine unternehmerische Entscheidung, lange noch vorher. Die haben sofort gesehen, wir haben hier ein Dual-Use-Problem, das geht nicht, da können wir nicht teilnehmen. Ja, weil sie wissen, dass sie da in die Bredouille kommen, vermutlich dann auch, ne? Sie hätten, das kam viel später. Man hätte erstmal noch Profite erwirtschaften können, wenn man das gewollt hätte. Ja, in dem Fall war der Unternehmergründer, hatte eine Philosophieberatung in der Vergangenheit schon gemacht, beim Aufbau mit einem Münchner Philosophen. Das heißt, da ist Philosophie genau in dem Fall, hat man öfter, da hat man einen Visionär, einen sehr erfolgreichen bayerischen 3D-Drucker Unternehmer, der sich beim Aufbau seines Unternehmens schon hat philosophisch informieren lassen. Dasselbe hatte ich gerade in Südtirol, nicht die Südtiroler. Hotellerie zum Beispiel stellt sehr stark auf Bio-Hotels um. Ja? Sehr nachhaltige Konzepte, sowohl in der Küche als auch im Bau. Die Materialien, die eingesetzt werden, alles nur lokales Holz, teilweise Borkenkäfer, Problematiken und so weiter. Das heißt, dort wird sehr stark auf eine Bio-Hotellerie gesetzt. Unternehmerisch. Ja? Mhm. Oder auch Dr. Scher ist so ein Unternehmen da, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, die machen glutenfreie Pasta, sind da, glaube ich, sogar Marktführer. Aber da haben wir genau das, ethischen Kapitalismus. Wir lösen ein Gesundheitsproblem der Menschheit, Gluten, wir lösen ein Hotellerieproblem und so weiter. Wie unternehmerisch und nicht durch Kapitalismuskritik. Hat jetzt natürlich nicht die Frage beantwortet, was mit den Lieferketten ist, ne? Ja, die Lieferketten ist genauso. Ein Unternehmen kann schon prüfen, wie seine Lieferketten funktionieren, unternehmerisch. Ja, bis man an einen Punkt kommt, wo vielleicht Verschleierungssysteme sind, das ist klar. Aber hier sehen wir ja ganz klar, wo Verschleierungssysteme sind, liegen die nicht jetzt etwa auf der Seite des Unternehmens. Die Kapitalismuskritik würde jetzt irgendwie denken, das Unternehmen tut das, sondern naja, das ist dann vielleicht genau im globalen Süden, da müssen wir schauen. Subunternehmer vermutlich, ne? Genau, und die sitzen oft im globalen Süden und nicht im globalen Norden, und es ist auch nicht so, dass der sogenannte globale Norden die Unternehmer im sogenannten globalen Süden dazu bewegt, das moralisch Unrichtige zu tun. Okay, kann ich nicht mitgehen, aber lasse ich jetzt mal so stehen. Ich würde noch gerne die Brücke verstehen, die Sie schlagen zur Demokratie, zu diesem Demokratieversprechen und wie das aussehen soll. Also wie uns ein ethischer Kapitalismus mehr Demokratie bringen soll. In der Praxis schreiben Sie, dass es zum Beispiel so sein könnte, dass Amazon keine demokratiefeindlichen Artikel mehr verkauft. Und ich frage mich, warum ist es denn im Interesse eines Konzerns, der intern Demokratie und Mitbestimmung ablehnt? Und zweitens, wer definiert eigentlich, was demokratiefeindliche Artikel sind? Also zugespitzt könnte man ja sagen, sind es Artikel, die in undemokratischen, hierarchischen Unternehmen wie Amazon verkauft werden? Also ich würde sagen, demokratiefeindliche Artikel können wir schon teilweise relativ gut bestimmen, was die sind. Oder Produkte, TikTok zum Beispiel. Wir kennen den negativen Effekt von TikTok auf liberale demokratische Rechtsstaaten. Das heißt, TikTok ist, da haben wir schon mal ein solches Produkt derzeit. Ja? Könnte man verändern, ist aber so. Und so könnte man natürlich hinschauen, dort, wo wir sozialwissenschaftliche Erkenntnisse haben, wie bestimmte Produkte funktionieren, muss man an diese Produkte ran. Nehmen wir aber zum Beispiel genauso einen Fall für Amazon. Was ich sagen würde, Jeff Bezos, ist: Vorsicht, das Geschäftsmodell, so wie es jetzt funktioniert, ist nicht nachhaltig in dem Sinne, dass das gesamte System, das Amazon-System, kollabieren kann. Wir denken da ja immer sehr kurzfristig. Man muss sich die Unternehmensgeschichte, gerade der USA, ist ja eine sehr interessante, einfach mal über 100 Jahre anschauen. Und dann wird man feststellen, dass oft Kartellstrukturen ja dominant sind, und während sie existieren, denken alle, die können gar nicht weg sein, und dann verschwinden sie. Ja, das heißt, Ford und so gibt's noch gerade so, aber man muss sich das mal anschauen, einfach die Unternehmensgeschichte. Und ich wage vorherzusagen, dass Amazon, und zwar wegen seiner moralischen Schieflagen, als Unternehmen in 15 Jahren spätestens nicht mehr existieren wird. Und das hat Konsequenzen für Jeff Bezos. Entweder es gelingt ihm, auf dem Weg dahin irgendwie etwas anderes zu konstruieren, wie Mark Zuckerberg. Facebook gibt es als Unternehmen auch nicht mehr, sondern den Meta-Konzern. Da musste er auch umbauen, unter anderem wegen der moralischen Vorwürfe. Twitter gibt es nicht mehr, sondern ein unmoralisches Nachfolgeprodukt. Aber auch das wird nicht sehr nachhaltig sein. Das heißt, meine Warnung an diese Akteure ist, dass das nicht langfristig gut geht. Das droht zu kollabieren, und zwar nicht im Interesse dieser Leute. Aber ich frage mich immer noch, also konsequenterweise müssten Sie doch auch, wenn Sie sagen, die müssen ethischer werden, müssten Sie doch auch vorschlagen, dass die Unternehmen sich intern demokratisieren. Die meisten Unternehmen sind einfach keine demokratischen Unterfangen. Und das reicht ja nicht einfach nur, einen Ethiker dahin zu stellen in irgendeine Abteilung, sondern eigentlich braucht man dann auch Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmende. Warum fordern Sie sowas nicht? Also da wäre ich noch vorsichtig. Also Unternehmen sind natürlich keine Demokratien, sind nicht demokratisch, die sind aber auch keine Staaten. Demokratie ist ja zunächst einmal eine staatliche Verfasstheit. Die Frage ist, welche Arbeitskultur innerhalb eines Unternehmens ist besonders effizient? Ich würde schon sagen, dass eine Unternehmenskultur, deren Ziel es ist, Arbeitsrechte nicht nur mehr oder weniger anzuerkennen, sondern außerdem die Lebensqualität der Mitarbeitenden zu erhöhen innerhalb des Unternehmens, dass ein solches Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher ist. Das heißt noch lange nicht, dass das deswegen eine demokratische Mitbestimmungsstruktur braucht. Das kommt darauf an, was an dieser Stelle effizienter ist. Da wäre ich mit dem Begriff der Demokratie einfach vorsichtig. Die Frage ist, welche Art von Kooperation innerhalb eines Unternehmens ist effizient? Sicher keine Top-Down-Struktur durch das gesamte Unternehmen. Ja, das ist aber dann eine unternehmenstheoretische Frage und keine spezifisch politische. Die Frage bleibt aber weiterhin, wie soll denn diese Transformation passieren? Das kann ja nicht nur gehen dadurch, dass man ein paar Ethiker in ein Unternehmen reinsetzt, sondern da muss ja ein grundlegendes Umdenken stattfinden. Mhm. Also auch, dass sich die Konkurrenzstrukturen zum Beispiel verändern, Profitstrukturen verändern. Wie soll das am jetzigen Punkt gehen, wo wir auch so einen Druck spüren in der Wirtschaft, weiterhin in Konkurrenz zueinander möglichst günstig Profite zu erwirtschaften? Ja, es gibt den Begriff in den Business Schools, der ganz interessant ist im Moment, der Co-Petition, ja, statt der Competition. Das heißt, wir verbinden die Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomik, dass Kooperation wirtschaftsförderlich ist, auch in Märkten. Wir verbinden das mit der Anerkennung des Wertes des Wettbewerbs, der Competition. Das ist der Begriff der Co-Petition. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam daran, voranzukommen. Man muss dazu aber verstehen, dass es im Interesse ist von Unternehmen, zu kooperieren und das moralisch Richtige zu tun. Das wissen nur die Unternehmen noch nicht. Sie wissen das, aber die Unternehmen wissen das alle noch nicht. Ich glaube, dass das ziemlich viele Unternehmen wissen. Ich glaube, warum handeln die da nicht so? Teilweise handeln die so. Wir haben gerade in Deutschland das Problem. Ich glaube, wir haben hier ein sehr spezifisch auch deutsches Problem. Viele Unternehmen tun das ja gerade. Ja, es gibt auch viele Unternehmen, die sich so beraten lassen. Die Unternehmerlandschaft ist ja eine sehr reiche und komplexe. Ja, es gibt nicht die Unternehmen, die tun alle dies, das und jenes, sondern man muss genauer hinschauen, welche Unternehmen tun was und wie ganz genau. Und da gibt es Unternehmen, also ich arbeite gerade an dem Kyoto Institute of Philosophy etwa sehr intensiv zusammen mit NTT. Das ist ein Telekommunikationsgigant in Japan, Top 100 Liste bei Forbes 2000 vor Coca-Cola, also kurzum, sehr großer Konzern. Und NTT baut gerade an einem Umbau seiner digitalen Infrastruktur im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Die wollen Chips einführen, sogenannte Photonics-Chips zum Beispiel, um auf diese Weise den CO2-Ausstoß der Digitalstruktur in Japan massiv zu reduzieren. Das heißt, da hat man genau solche Konzepte. Oder auch die ursprüngliche Toyota-Debatte über die Marktführerschaft bezüglich des hybriden Fahrens. Das waren alles moralische Konzepte. Ja, also man wird solche Beispiele im Unternehmertum genauso finden wie die schwarzen Schafe. In der unternehmerischen Welt gibt es beides. Herr Gabriel, wir könnten bestimmt noch sehr, sehr lange weiter diskutieren über dieses Thema. Wir müssen jetzt an dieser Stelle einen Punkt machen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Das war der Bonner Philosoph Markus Gabriel. Und wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, sein neues Buch trägt den Titel Gutes tun, wie der ethische Kapitalismus die Demokratie retten kann.